nigga. Passiert das Drehkreuz zum Gate, Digga. Playboy wie Drake, Digga. Macht er aus dem Dosentum für Seeteufelsteak, Digga. Senkt den Blick, als ob ihr in Gebetshäusern steht. Scheiß auf Spätfolge im Dreh 19 Haze, Joints and Babes. Auferstanden aus dem Totenbett. Yeah, zu den Logenplätzen im Showgeschäft. Yeah, und ich hol mir jetzt 1 Million Scheck auf dem roten Teppich mit den Drogenpackets. In der Polo Jacket, Bange, Hose, Leggings. Ich bin dope, dope, dope, dope, ihr Faggots. Gelber Lambo, Hotel Delano. Filtertipps, so ne Killer-Bitch wie Griselda Blanco. Mein Weekend ist eine Bucketlist. Du dachtest, ich schaff es nicht. Doch ich war auf dem Strich, den Gefäß wie die Aufschrift Rattengebacken. Smooth Job, Body, so late check out. Bändige Dekupé vor dem Ferienhaus. Auf all die dunklen Tage an, in diese Welt uns nicht sah. Auf all die Träume meiner Freunde, die niemals ans Licht kamen. Smooth Job, Body, so late check out. Bändige Dekupé vor dem Ferienhaus. Auf all die dunklen Tage an, in diese Welt uns nicht sah. Auf all die Träume meiner Freunde, die niemals ans Licht kamen. Fick, wie die Szene so lieb. Ich war nie der Stereotyp. Ich will ein Imperium bauen, down to earth wie ein Meteorit. Mach es für Pretty und Candy, mach es für Semi und Will. Kann nach unzähligen Tränen den Fame hier im Game als Entschädigung sehen. Ich meine die Liquidität durch das Erficken der Stage. Ich bin den Shit hier am Drehen 24-7 wie Nicolas Cage. Vergesse die Melancholie in der Magella Boutique. Dann bei nem Gänge-Menü, dann in der Delano Suite. Sie wie meine Homies, all die Last Schultern und wegdrücken. Sie werden mit Coke in Verbindung gebracht, wie Backpulver in Crackküchen. Draußen bei Minusgraden, die Taui ist im Briefumschlag drin. Film ohne Kinokarten, ziehen weiter wie Mietnomaden. Smooth Job, Party, so late check out. Bändige Dekupé vor dem Ferienhaus. Auf all die dunklen Tage an, in diese Welt uns nicht sah. Auf all die Träume meiner Freunde, die niemals ans Licht kamen. Smooth Job, Party, so late check out. Bändige Dekupé vor dem Ferienhaus. Auf all die dunklen Tage an, in diese Welt uns nicht sah. Auf all die Träume meiner Freunde, die niemals ans Licht kamen.